Abschnitt 11 aus Nicholas Nickleby Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 37. Kapitel. Nicholas steigt in der Gunst der Gebrüder Wohlgemut und Mr. Timothy Linkinwaters. Die Brüder geben einen Schmaus bei einer großen Jahresfeier und Mrs. Nickleby macht ihrem Sohn eine wichtige Eröffnung. Teil 1. Wenn der Square, an welchem die Gebrüder Wohlgemut wohnten, auch die sehr übertriebenen Erwartungen, die man sich nach den glühenden Lobsprüchen, welche Tim Linkinwater ihm erteilt hatte, zu bilden geneigt sein mochte, nicht rechtfertigte, so war er doch nichtsdestoweniger ein hinreichend wünschenswerter Winkel im Herzen einer geschäftigen Stadt wie London und behauptete eine hohe Stelle in dem liebevollen Gedächtnis mehrerer ernsthafter anwohnender Personen, deren Erinnerungen sich jedoch von einer weit jüngeren Zeit herschrieben und deren Anhänglichkeit an den Platz lange nicht so unbegrenzt war als die des begeisterten Tim. Und mögen nur diejenigen, deren Augen an die aristokratische Grandezza von Grosvenor und Hanover Square, die witwenhaft frostige Öde von Fitzroy Square, die Kiesgänge und Gartenbänke von Russell und Houston Square gewöhnt sind, mögen sie nur nicht meinen, dass Tim Linkinwaters und anderer geringerer Freunde Liebe und Begeisterung für den Platz irgend durch erquickliche Vorstellungen von, wenn auch noch so staubigen Blättern oder von, wenn auch noch so dürftigem und dünnem Rasen hervorgerufen und lebendig erhalten wären. Der City Square hat keinen Baum, den Laternenpfahl in der Mitte ausgenommen, und kein Grün als die um letzteren hersprießenden Kräuter. Er ist ein stiller, wenig besuchter, entlegener der Melancholie und einsamen Betrachtung sowie stell dich eins, bei welchen man lange warten muss, günstiger Platz. Der Hinbestellte kann stundenlang und ungestört ringsumher spazieren, den Widerhall durch das eintönige Geräusch seiner Fußtritte auf den ebenen, ausgetretenen Steinen erweckend und abwechselnd wie Fenster und die Dachsteine der hohen, schweigenden, ihn umgebenden Häuser zählen. Zur Winterzeit liegt der Schnee noch im City Square, nachdem er in den belebteren Straßen längst geschmolzen ist. Die Sommersonne hat einigen Respekt vor ihm, sendet ihre hellen Strahlen nur sparsam in ihn hinunter und verschont ihn vor geräuschigern und weniger imposanten Örtlichkeiten mit ihrer sengenden Hitze und ihrem blendenderen Glanze. Er ist so still, dass du fast das Picken deiner Uhr hören kannst, wenn du stillstehst, um dich in seiner erfrischenden Atmosphäre abzukühlen. Man hört ein fernes Gesumm von Kutschen, nicht von Insekten, allein kein anderer Laut unterbricht die Stille des Squares. Der an seiner Nummer erkennbare Lastträger lehnt müßig am Eckpfosten, komfortabel warm, aber nicht heiß, obwohl der Tag zu den heißesten gehört. Seine weiße Schürze hängt schlaff herunter, sein Kopf sinkt allmählich auf seine Brust, die Augen fallen ihm unwillkürlich zu. Er sogar ist nicht imstande, der einschläfernden Kraft des Platzes zu widerstehen und schlummert allmählich ein. Doch schaut, er fährt plötzlich vollkommen wach empor, prellt ein paar Schritte zurück und starrt mit verwirrten, begierigen Blicken umher. Hat man ihn angerufen oder haben ihn spielende Kinder gestört? Sieht er einen Geist oder hört er eine Orgel? Nein, etwas noch weit Außerordentlicheres. Es ist ein Schmetterling im Square, ein wirklicher, lebendiger Schmetterling, der von Blumen und Süßigkeiten abgeirrt ist und an den eisernen Spitzen der staubigen Areagittern hinflattert. Wenn aber unmittelbar vor dem Hause der Gebrüder Wohlgemut nur wenig zu sehen war, was die Aufmerksamkeit des jungen Komtoristen hätte anregen oder seinen Gedanken Beschäftigung geben können, So wurde seine Teilnahme dagegen desto lebhafter, mannigfacher und angenehmer im Hause selbst in Anspruch genommen, wo kaum ein einziger belebter oder unbelebter Gegenstand hätte gefunden werden mögen, auf welchen sich nicht mehr oder minder Mr. Timothy Lincoln Waters methodische Skrupulosität und Pünktlichkeit erstreckt hätte. Genau wie die Comptoir-Uhr, die er nächst der einen alten, versteckten und unbekannten Kirche dicht am Square für die richtigste in London erklärte, denn er hielt die gepriesene Vortrefflichkeit der Uhr am Oberkommandantschaftshause für eine bloße, angenehme, von den eifersüchtigen Westendern ersonnene Fabel und Einbildung, genau wie die Comptoir-Uhr, sagen wir, beobachtete Tim auch bei den geringfügigsten Verrichtungen des Tags, sowie in Beziehung auf Ort und Stelle auch der allergeringsten Dinge im kleinen Schreibgemach, eine so pünktliche und regelmäßige Ordnung, dass dieselbe nicht größer hätte sein können, wenn das besagte Gemach wirklich ein mit den erlesensten Kuriositäten angefülltes Glasgebäude gewesen wäre. Papier, Federn, Dinte, Lineal, Siegellack, Obladenschachtelchen, Streudosen, Feuerzeug, Tims Hut, Tims sorgfältig übereinander gezogene Handschuhe, Tims anderer Rock, der an der Wand hängend ganz genauso aussah wie Tim selbst von hinten, alles hatte seinen bestimmten Zoll breit Platz. Die Uhr ausgenommen, gab es in der Welt kein so genaues und untadelhaftes Ding als den Thermometer hinter der Tür. Nie und nirgends gab es einen Vogel von so methodischer und geschäftsmäßiger Lebensweise als die blinde Amsel, die ihre Tage in einem geräumigen und behaglichen Käfig verträumte und verschlief und jahrelang, ehe Tim sie gekauft vor Alter, die Stimme verloren hatte. Von allen Geschichten, die Tim erzählen konnte, war keine so merkwürdig als die von der Erwerbung dieser Amsel, wie er Mitleid empfunden und dem kranken und halb verhungerten Tierchen und es in der Absicht erstanden, seinem elenden Leben aus Menschlichkeit ein Ende zu machen, wie er beschlossen, 3 Tage zu warten, ob es sich nicht vielleicht noch wieder erholte, wie es sich wirklich erholt schon am 2. Tage und wie es immer sichtlichere Fortschritte in der Wiederherstellung gemacht und allmählich wieder geworden war, wie Sie es jetzt sehen, Sir, pflegte Tim stolz nach dem Käfig emporblickend zu sagen. Und er begann dann ein melodisches Zirpen und rief Dick, worauf Dick, der bis dahin so wenige Lebenszeichen von sich gegeben, als ein ausgestopfter oder ziemlich kunstlos geschnitzter hölzerner Vogel, in 3 kurzen Sprüngen an die Seite des Käfigs kam, seinen Schnabel durch das Gitter steckte und seinen blinden Kopf nach seinem alten Herrn hinwendete. Und es würde dann schwer genug gewesen sein, zu entscheiden, wer von den beiden vergnügter war, der Vogel oder Tim Linkenwater. Auch war dies noch nicht alles. Der freundliche Sinn der Brüder leuchtete überall deutlich hervor. Die Arbeiter in der Niederlage waren so kräftige, muntere Leute, dass es eine Lust war, sie nur zu sehen. Unter den Schiffsgelegenheitsankündigungen und Dampfpaketbootslisten an den Wänden des Comptoirs erblickte man auch Zeichnungen, Grundrisse und Plane von und zu Armenhäusern, Wohltätigkeitsanstalten, Hospitälern und so weiter. Über dem Kaminsimse hingen zum Schrecken von Übeltätern eine Doppelbüchse und 2 Säbel. Aber die Doppelbüchse war rostig und beschädigt und die Säbel waren zerbrochen und ohne Schneide. In manchem anderen Hause würde ihre Schaustellung an einem solchen Orte ein Lächeln hervorgerufen haben, hier aber führte sie auf die Vorstellung, dass sogar Waffen, tödliche Waffen, hier unter dem herrschenden Einflusse ständen und zu Sinnbildern des Erbarmens und der Duldsamkeit würden. Solche und ähnliche Gedanken drängten sich Nicholas an dem Morgen auf, an welchem er den vakanten Stuhl in Besitz nahm und mit mehr Muße und Unbefangenheit umherschaute, als es ihm bis dahin möglich gewesen war. Vielleicht ermunterten und reizten sie ihn zur Kraftanstrengung, denn während der nächsten beiden Wochen waren alle seine Nebenstunden am späten Abend wie am frühen Morgen unausgesetzt dem Bestreben, die Mysterien des Buchhaltens und überhaupt der kaufmännischen Rechnungsführung zu durchdringen gewidmet. Er brachte an Vorkenntnissen nicht mehr dazu mit als gewisse dunkle Erinnerungen an zwei oder drei sehr lange Zahlen eingeschrieben in der Schule in ein Rechnenbuch und der väterlichen Einsicht wegen verziert durch die Zeichnung eines fetten, von des Schreiblehrers eigener Hand geschmackvoll ausgeführten Schwans. Allein Eifer und Beharrlichkeit hatten ihn nach 14 Tagen so sehr gefördert, dass er Mr. Linkinwater seine Fortschritte berichten und Tims Versprechen erbitten konnte, ihm, Nicholas Nickleby, zu gestatten, bei den schwierigeren Arbeiten seinen Beistand zu leisten. Es wäre der Mühe wert gewesen, zuzusehen, wie Tim Linkinwater ein gewichtiges Hauptbuch und ein Journal langsam vor sich hinlegte, sie um- und umwendete, am Rücken und den Seiten zärtlich abstäubte, hier und da aufschlug und die schön beschriebenen, fleckenlosen Blätter halb traurig und halb stolz anschaute. 44, ja, im nächsten Mai, sagte Tim. Viel neue Hauptbücher seit der Zeit. 44 Jahre. Tim verschloss das Buch wieder. Ich bin von der größten Ungeduld erfüllt anzufangen, sagte Nicholas. Tim Linkinwater schüttelte den Kopf mit einer Miene, die einen milden Vorwurf ausdrückte. Mr. Nickleby hatte noch keine genügende Vorstellung von der tiefen und wichtigen Bedeutung seines Unternehmens. Wie, wenn er sich verschrieb oder etwas ausradierte? Junge Leute sind keck, man glaubt es gar nicht, was sie bisweilen auf die Hörner nehmen. Ohne nur die Vorsicht zu beobachten, sich auf seinen Stuhl zu setzen, sondern lässig am Schreibtische stehend und lächelnd, wirklich lächelnd, es leidet gar keinen Zweifel. Mr. Linkinwater hatte es späterhin oft ausdrücklich gesagt, tauchte Nicholas seine Feder in das vor ihm stehende Dintenfass und fuhr in die Bücher der Gebrüder Wohlgemut hinein. Tim Linkinwater erblasste, kippte seinen Stuhl auf die zwei Beine, welche Nicholas zunächst waren, und schaute dem jungen Manne in atemloser Spannung über die Schulter. Bruder Karl und Bruder Red traten miteinander herein, aber Tim Linkinwater winkte, ohne sich umzusehen, ungeduldig mit der Hand, um sie zu bedeuten, dass tiefes Stillschweigen beobachtet werden müsse, und folgte mit starren, weit aufgerissenen Augen der Spitze der ungeübten Feder. Die Brüder sahen mit lächelnden Mienen zu, aber Tim Linkinwater lächelte nicht und blieb auch einige Minuten regungslos. Endlich atmete er lange und langsam, blickte fortwährend in seiner Stellung auf dem balancierenden Stuhle Bruder Karl an, wies heimlich mit der Feder nach Nicholas hin und nickte ernstlich und bestimmt mit dem Kopfe, womit er klärlich sagen wollte: »Er wird gut.« Bruder Charles nickte ihm wieder zu und wechselte einen lachenden Blick mit Bruder Red. In demselben Augenblicke hielt Nicholas inne, um eine neue Seite zu beginnen. Tim Linkinwater konnte seine Freude nicht mehr unterdrücken, stieg von seinem Stuhl herunter und ergriff ganz entzückt Nicholas' Hand. »Ein ganz vortrefflicher Anfang«, sagte er, sich nach seinen Prinzipalen umsehend und triumphierend mit dem Kopfe nickend. »Seine großen Bs und Ds sind genau wie die meinigen. Er setzt einen Punkt auf jedes kleine I und er macht durch jedes kleine T einen Strich. In ganz London gibt es keinen solchen jungen Mann weiter wie diesen«, sagte Tim Nicholas auf den Rücken schlagend. »Nicht einen. Sage mir keiner was da wieder. Die City kann seinesgleichen nicht aufweisen. Ich fordere sie heraus, es zu tun.« Bei diesem seinen Handschuh hinwerfen, schlug Tim linken Water mit der Faust dermaßen auf das Schreibpult, dass die alte Amsel vor Schrecken von ihrer Sitzstange herunterpurzelte, ja sogar in ihrem grenzenlosen Erstaunen einen heiseren Ton vernehmen ließ. »Wohlgesprochen, Tim, wohlgesprochen, Tim Linkenwater«, rief Bruder Charles, kaum weniger vergnügt als Tim selbst, und schlug dabei in die Hände. »Ich wusste es, dass sich unser junger Freund große Mühe geben, und war vollkommen überzeugt, dass er binnen kurzer Zeit zum Ziele gelangen würde. Habe ich's nicht gesagt, Bruder Red?« »Ja, das hast du, mein lieber Bruder, gewiss, mein lieber Bruder, und hattest vollkommen recht«, antwortete Red. »Tim Linkenwater ist exaltiert, aber mit vollem Recht exaltiert, ganz in Ordnung exaltiert. Tim Linkenwater ist ein prächtiger Mensch. Tim Linkenwater, Sir, Sie sind ein prächtiger Mensch.« »Hier gibt's angenehme Aussichten«, sagte Tim, ohne Reds Lob zu beachten und die Brille von dem Hauptbuche zu den Brüdern emporhebend. »Erfreuliche Aussichten. Meinen Sie, dass ich nicht oft daran gedacht hätte, was aus diesen Büchern werden sollte, wenn ich nicht mehr wäre? Glauben Sie, ich hätte nicht oft gedacht, dass die Sachen hier unregelmäßig und unordentlich gehen würden, wenn ich herausgeschieden wäre?« »Jetzt aber«, sagte Tim mit dem Finger nach Nikolas hinzeigend, »jetzt, wenn ich ihm nur noch einige Anleitung mehr gegeben habe, bin ich beruhigt. Die Geschäfte werden ebenso gut gehen, wenn ich tot bin, als sie bei meinen Lebzeiten gehen. Vollkommen so gut. Und ich werde die Freude haben zu wissen, dass es nie solche Bücher gegeben hat. Nein, und auch nicht geben wird, keine geben wird, wie die Bücher von Gebrüder Wohlgemut.« Nachdem Mr. Linkenwater in diesen Worten seine Gedanken ausgesprochen hatte, machte er seinen Gefühlen noch Luft durch ein halb unterdrücktes Lachen, das so viel als eine Herausforderung gegen die Städte London und Westminster war, setzte sich wieder an sein Pult, trug ruhig 76 von der letzten Kolumne ein, die er aufaddiert hatte, und setzte seine Beschäftigung fort. »Tim Linkenwater, Sir«, sagte Bruder Charles, »geben Sie mir Ihre Hand, Sir. Es ist heute Ihr Geburtstag. Wie können Sie von anderen Dingen sprechen, ehe man Ihnen gewünscht hat, dass Sie noch viele fröhliche Geburtstage erleben, Tim Linkenwater? Gott sei mit Ihnen, Tim, Gott und Gottes bester Segen sei mit Ihnen.« »Mein lieber Bruder«, fiel Red Tims Hand ergreifend ein, »Tim Linkenwater sieht 10 Jahre jünger aus, als er an seinem vorigen Geburtstage aussah.« »Bruder Red, lieber Junge«, sagte Charles, »ich glaube, Tim Linkenwater ist 150 Jahre alt geboren und allmählich auf 25 heruntergekommen, denn er ist an jedem Geburtstage jünger, als er vor einem Jahre war.« »Das ist er, Bruder Charles, ja, das ist er, ohne allen Zweifel.« »Vergessen Sie nicht, Tim, dass wir heute um 5:30 statt um 2 Uhr zum Mittag essen. Wir gehen an Ihrem Geburtstage immer von unserer Gewohnheit ab, wie Sie sehr wohl wissen, Tim Linkenwater. Mr. Nickleby, mein werter Herr, Sie sind auch freundlich eingeladen. Tim Linkenwater, geben Sie uns Ihre Dose als ein Angedenken für uns von einem treuen und ergebenen Allerweltskujon, der Sie sind, und nehmen Sie dafür diese hier als ein schwaches Zeichen unserer Hochachtung und Dankbarkeit, und öffnen Sie sie nicht eher, als bis Sie zu Bett gehen, und sagen Sie kein Wort darüber, oder ich reiße der Amsel den Kopf ab. Oh, du Spitzbübin, hättest vor einem 30 Jahren einen goldenen Käfig haben sollen, wenn es dich oder deinen Herrn glücklicher gemacht hätte. Doch lass uns gehen, lieber Bruder, vergessen Sie nicht, Mr. Nickleby, um 5:30. Tim Linkenwater, Sir, sorgen Sie, dass Mr. Nickleby die Zeit nicht versäumt. Komm, komm, Bruder Red. So plauderten die Zwillinge ihrer Gewohnheit gemäß fort, um zu verhindern, dass ihnen Dank ausgesprochen würde, und entfernten sich Arm in Arm, nachdem sie Tim Linkinwater mit einer kostbaren goldenen Schnupftabakdose beschenkt hatten, die eine Banknote von noch 10-mal größerem Werte enthielt. Ein Viertel nach 5 Uhr erlangte pünktlich auf die Minute dem Jahreswoche gemäß Tim Linkinwaters Schwester an, und es gab ein großes Wesen zwischen Tim Linkinwaters Schwester und der alten Haushälterin wegen der Haube, die Tim Linkinwaters Schwester aus ihrer Wohnung per Knaben hergeschickt hatte und die noch nicht angekommen war, trotzdem, dass sie in eine Schachtel gepackt, um die Schachtel ein Tuch getan und das Tuch dem Knaben an den Arm gebunden worden und ungeachtet obenein die volle Adresse der Länge nach auf den Rücken eines alten Briefkuverts geschrieben und dem Knaben unter Androhung verschiedener schrecklicher Strafen, deren ganzes Maß ein menschliches Auge nicht abzusehen vermochte, eingeschärft war. Alles mit der möglichsten Eile zu überbringen und sich auf dem Wege nicht aufzuhalten. Tim Linkinwaters Schwester wehklagte, die Haushälterin tröstete, und beide steckten unaufhörlich die Köpfe aus dem Fenster hinaus, um zuzusehen, ob der Knabe käme, was äußerst erfreulich und im Grunde schon ebenso viel gewesen sein würde, als wenn er bereits gekommen wäre, da die Entfernung bis zur Ecke keine volle 5 Ellen betrug. Als er plötzlich, eben da er am wenigsten erwartet wurde, die Schachtel mit studierter Vorsicht tragend gerade in der entgegengesetzten Richtung sich zeigte, und zwar keuchend und atemlos und mit hochgerötetem Gesicht sich zeigte, was auch sehr natürlich war. Denn er hatte erstlich hinter einer nach Camberwell fahrenden Mietkutsche eine kleine Spazierfahrt gemacht, zweitens 2 Polichinells beobachtet und drittens die Stelzen bis nach ihrer Wohnung geleitet. Die Haube war indes da, und zwar unversehrt, das war ein Trost, und ihn auszuschmälen konnte nichts helfen, das war ein zweiter. Der Knabe ging also vergnügt seiner Wege, und Tim Linkinwaters Schwester präsentierte sich der Gesellschaft unten gerade 5 Minuten, nachdem Tim Linkinwaters untrügliche Uhr halb geschlagen hatte. Die Gesellschaft bestand aus den Gebrüdern Wohlgemut, Tim Linkinwater, einem rotwangigen und weißköpfigen Freunde Tims, er war ein in Ruhe gesetzter Bankschreiber, und Nicholas, der Tim Linkinwaters Schwester mit großer Feierlichkeit vorgestellt wurde. Da nunmehr alle versammelt waren, so klingelte Bruder Red zum Zeichen, dass angerichtet werden sollte, und führte, als kurz darauf angekündigt wurde, dass angerichtet sei, Tim Linkinwaters Schwester in das anstoßende Zimmer, wo mit großem Glanz serviert war. Bruder Red setzte sich darauf oben und Bruder Charles setzte sich unten an den Tisch. Tim Linkinwaters Schwester musste sich Bruder Red zur Linken und Tim Linkinwater selbst ihm zur Rechten setzen, und ein alter Butler von apoplektischem Aussehen und mit sehr kurzen Beinen fasste hinter Bruder Reds Sessel Posto, hob den rechten Arm empor, um jeden Augenblick bereit zu sein, die Glocken mit einem Schwunge abzuheben, und stand kerzengerade und regungslos da. »Für diese und alle anderen Segnungen, Bruder Charles«, sagte Red. »Woll uns der Herr aufrichtig dankbar machen, Bruder Red«, sagte Charles. Der apoplektische Butler entfernte daraufhin sogleich den Deckel von der Suppenterrine und war urplötzlich ganz Leben und Beweglichkeit. Es fehlte nicht an reichlichem Unterhaltungsstoffe, auch war nicht zu fürchten, dass derselbe so leicht ausgehen würde, denn die gute Laune der prachtvollen alten Zwillinge bewirkte, dass alle gesprächig wurden, und Tim Linkinwaters Schwester gab unmittelbar nach dem ersten Glase Champagner einen langen und umständlichen Bericht über Tims Kindheit zum Besten, nachdem sie ausdrücklich vorhergeschickt, dass sie weit jünger als Tim und mit den zu erzählenden Tatsachen nur durch Familienüberlieferung bekannt wäre. So, dann erzählt der Bruder Red, wie Tim Linkinwater gerade vor 35 Jahren in dem Verdacht gestanden, einen Liebesbrief erhalten zu haben und wie ein unbestimmtes Gerücht in das Comptoir gedrungen sei, dass man ihn mit einer ungemein schönen jungen Dame Cheapside habe hinuntergehen sehen, worauf es ein schallendes Gelächter gab, Tim Linkinwater beschuldigt wurde zu erröten und zu einer Erklärung aufgefordert, die Wahrheit der Anklage in Abrede stellte, hinzufügend, dass es nichts Böses wäre und wenn auch alles wahr wäre, worüber der in Ruhe gesetzte Bankschreiber unmäßig lachte und so dann erklärte, er hätte in seinem ganzen Leben nichts Besseres sagen gehört und Tim Linkinwater würde viel sagen können, ohne etwas zu sagen, wodurch er dieses überträfe. Ein ganz eigentümlicher kleiner Auftritt machte einen wunderbaren Eindruck auf Nicholas. Als das Tischtuch abgenommen war und die Flasche zum ersten Male herumgeschickt wurde, trat ein tiefes Stillschweigen ein und die fröhlichen Gesichter der Brüder nahmen den Ausdruck nicht eben eigentlicher Traurigkeit, wohl aber stiller, bei einer solchen Gelegenheit sehr auffälliger Nachdenklichkeit an. Während Nicholas noch darüber nachsann, was diese plötzliche Veränderung wohl zu bedeuten haben möchte, standen die Brüder auf und Red lehnte sich hinüber nach Charles und begann mit leiser Stimme, als wenn er allein mit ihm spräche. »Mein lieber Bruder, dieser Tag erweckt noch eine andere Erinnerung, die von dir und mir nicht vergessen werden darf und nicht vergessen werden kann.« Dieser Tag, an welchem ein höchst getreuer, wackerer und musterhafter Mensch das Licht der Welt erblickte, war zugleich der Todestag unserer Mutter, der besten und trefflichsten Frau. Ich wollte, sie hätte uns in unserem Glücke sehen, es mit uns teilen können und die Freude erlebt zu wissen, wie herzlich wir sie darin lieb haben, ebenso wie wir sie als ein paar arme Knaben liebten. Es hat jedoch nicht sein sollen, mein lieber Bruder, das Andenken unserer Mutter. Welch ein paar Männer, dachte Nicholas. Ach, und es gibt hunderte nicht höheren Standes und unendlich niedrigerer Gesinnung, die sie nicht zu Tische einladen würden, weil sie mit den Messern essen und in keine Schule gegangen sind. Doch es war keine Zeit zu moralisieren, denn die Heiterkeit war gleich darauf wiederhergestellt, und als die Portweinflasche fast geleert war, klingelte Red, und im Augenblicke stand der apoplektische Butler im Zimmer. »David«, sagte Red. »Sir«, erwiderte der Butler, »eine Flasche von dem Doppeldiamant, um die Gesundheit Mr. Linkinwaters zu trinken.« Der apoplektische Butler mit einer unerhörten Gewandtheit, welche die Bewunderung der ganzen Gesellschaft war und schon seit manchem Jahr gewesen war, entfernte die linke Hand von seinem Rücken, brachte die schon mit dem Korkenzieher versehene Flasche zum Vorschein, entkorkte sie mit einem einzigen Rucke, schob den Kork lose wieder hinein und stellte sie mit dem Korke und Korkzieher und mit einer wichtigen Miene, in welcher sich das Bewusstsein seines Geschicks aussprach, vor seinen Herrn hin. »Ah«, sagte Bruder Red, zuerst den Kork beschauend und dann sein Glas füllend, während der alte Butler wohlgefällig lächelnd zuschaute, als wenn es ihm alles gehörte, der Gesellschaft aber gar gern gegönnt würde, »der Anschein ist gut, David.« »Was auch ganz in Ordnung ist, Sir«, versetzte David, »man würde Mühe genug haben, ein Glas Wein wie unseren Doppeldiamant zu finden, und Mr. Linkinwater weiß das sehr wohl. Meine Herren, dieser Wein wurde hingelegt, als Mr. Linkinwater ins Haus kam.« »Nicht doch, David, nicht doch«, unterbrach Bruder Charles. »Mit Ihrer Erlaubnis, Sir«, sagte David im Tone eines Mannes, der seiner Sprache vollkommen gewiss ist, »ich hab's selbst eingetragen in das Kellerbuch. Mr. Linkinwater war erst 20 Jahre hier gewesen, als die Pipe Doppeldiamant hingelegt wurde.« »David hat recht, vollkommen recht, Bruder Charles«, fiel Red ein. Sind die Leute da, David?« Der Butler bejahte. »So bringen Sie herein, David, bringen Sie herein.« David stellte einen Präsentierteller mit reinen Gläsern vor seinen Herrn hin, öffnete die Tür und ließ die breitschultrigen und munteren Leute herein, welche Nicholas in der Niederlage gesehen hatte. Es waren ihrer vier. Sie erschienen unter Verbeugungen, greinend und errötend, und die alte Haushälterin, die Köchin und das Hausmädchen bildeten die Nachhut. »Sieben«, sagte Bruder Red, so viele Gläser mit dem Doppeldiamant füllend, »und David, acht. So. Und nun trinkt mir alle die Gesundheit eures besten Freundes, Mr. Timothy Linkinwaters, und wünscht ihm Gesundheit und ein langes Leben, und dass ihm dieser Tag noch oft froh und heiter zurückkehre, sowohl um seiner selbst als um eurer alten Brotherrn willen, die ihn als einen nicht hoch genug zu achtenden Schatz betrachten. Tim Linkinwater, Sir, Ihr Wohlsein. Hol Sie der Teufel, Tim Linkinwater, Sie, Gott sei mit Ihnen.« Bei diesen einen sonderbaren Widerspruch enthaltenden Worten gab Bruder Red Tim Linkinwater einen Schlag auf den Rücken, dass Tim auf einen Augenblick fast ebenso apoplektisch aussah als der Butler, und trank sein Glas auf einen einzigen Zug aus. Tim Linkinwaters Gesundheit war kaum mit allen Honneurs getrunken, als der breitschultrigste und munterste von den Gentlemen aus der Niederlage sich Bahn machte, ein wenig vortrat und ein sehr heißes und gerötetes Antlitz zeigte, an einer einzigen grauen Locke auf seinem Vorderkopfe zog, um der Gesellschaft seine Ehrerbietung zu beweisen, und folgendermaßen sprach. Er rieb dabei seine Hände heftig an einem blauen, baumwollenen Taschentuche. »Wir dürfen uns einmal alljährlich eine Freiheit rausnehmen, Gentlemen, und wollen's mit Gunsten jetzt so tun, denn bald getan ist angenehm, die Gelegenheit kommt nicht alle Tage, und die Taube auf dem Dache ist besser als der Sperling in der Hand, wie jeder weiß. Wenigstens im umgekehrten Sinne, was just dasselbe ist.« Eine Pause. Der Butler machte eine ungläubige Miene. »Was wir sagen wollen, ist dies, dass nirgends so«, Blick nach dem Butler, »so edelmütige«, Blick nach der Köchin, »so treffliche«, Blick über alle hinweg, »so brave und kapitale Herren zu finden sind, als die sind, die uns heute so ein wackeres Traktament gegeben haben. Also danken wir Ihnen für alle Ihre Gutheit, die sich beständig über all und jedermann ergießen tut, und mögen Sie lange leben und vergnügt sterben.« Sogleich nach dem Schlusse dieser Rede, die viel wohlgesetzter und unangemessener hätte sein können, ließ des apoplektischen Butlers ganzes Chor drei schwache Hurras ertönen, die zu des besagten Gentlemans großem Verdrusse nicht eben sehr regulär gerufen wurden, da die Frauenzimmer unzählige kleine Hurras dazwischen kreischten, ohne im Mindesten Davids erstes und zweites Kommando zu beachten. Sie entfernten sich nicht lange darauf, zog sich auch Tim Linkinwaters Schwester zurück, und als die Herren noch eine billige Weile der Flasche zugesprochen hatten, hoben sie die Sitzung auf und begaben sich zu Tims Schwester, einem Schälchen Kaffee und Tee und einem Gesellschaftsspiel hinauf. Um 21:30 Uhr, eine späte Stunde für den Square, erschien ein Teller mit Sandwiches und eine Bowle Bischof, welcher zum Doppeldiamant und anderen erhitzenden Sachen hinzukommende Bischof eine solche Wirkung bei Tim Linkinwater hervorbrachte, dass Tim Nicholas beiseite zog und ihm vertraulich mit halben Worten offenbarte, dass es vollkommen auf der Wahrheit beruhe, was von der ungemein schönen Jungfrau erzählt worden wäre, und dass dieselbe in der Tat so gut ausgesehen hätte, als man sie geschildert, ja, noch besser, dass sie aber zu großer Eile gehabt, den jungfräulichen Stand zu verlassen, und sich daher, während Tim sich um sie beworben und die Sache mit Besonnenheit betrieben, mit einem anderen verheiratet hätte. »Ich leugne es also nicht, dass ich die Schuld trug«, sagte Tim. »Ich will Ihnen nächstes Mal ein Bildnis zeigen.« Es kostete mich 25 Schillinge. Ich kaufte es bald, nachdem wir einander aufgegeben hatten. Sagen Sie nichts davon, aber es hat die wunderbarste Zufallsähnlichkeit mit ihr, die Sie nur sehen können. Es ist ganz Ihr selbsteigenes Porträt, Sir.« Es war jetzt 11 Uhr vorüber. Tim Linkinwaters Schwester erklärte, dass sie schon vor einer vollen Stunde hätte zu Hause sein sollen, und es wurde daher eine Mietkutsche besorgt, in welche ihr Bruder Red mit der größten Galanterie hineinhalf, während Bruder Charles dem Kutscher die genauesten Anweisungen erteilte, ihm ein paar Schillinge über die Gebühr gab, damit er umso gewissenhaftere Sorge für die Dame trüge, ihn durch ein Glas ungewöhnlich starken Branntwein fast erstickte und ihn dann wieder durch ebenso energische als wohltätige Schläge auf den Rücken zu Atem und zum Leben brachte. Endlich rumpelte die Kutsche davon, und nun empfahlen sich auch Nicholas und Tim Linkinwaters Freund und überließen den alten Tim und die wackeren Brüder ihrer Ruhe. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 16. Oktober 2024.